Ich würde schon mal eine kleine Vorstellung machen von Renate Hürtgen. Erstmal schön, dass ihr hier für diesen Workshop hier so schön versammelt seid. In dem Workshop Zelt Hanoi, Halle Neustadt. Haben wir uns so ausgedacht. Und es passt, glaube ich, irgendwie ganz gut, weil das ist ja eigentlich so eine geplante Satellitenstadt vor 60 Jahren entworfen und ist ja auch für die Buna-Werke unter anderem auch eine Schlafstadt entstanden, um dort die Arbeiter sozusagen in die Betriebe zu bringen und dann wieder zurück und dann sollen sie aber auch still sein, so ungefähr. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Renate Hürtgen da ist. Sie ist jetzt auch einige Tage da und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bist. Ich kann schon mal eine Empfehlung machen. In der Sendung Wutbürger Schweifzüge diskutierst du mit Bernd Gerke und Lukas zusammen über ein ähnliches Thema, was ist sozusagen ganz grob gesagt erhaltenswert an der DDR, was kann man sich dafür lehren, Posti, das ist ja auch so ein bisschen das übergeordnete Fragestellung auch unserer Festivals. Und ich fand deine Position sehr anregend, die du dort vertreten hast. Und ich glaube heute, das ist auch der Grund für das Thema, nämlich das Ende der autonomen Arbeiterbewegung in der DDR, was ja sozusagen eigentlich schon ein Widerspruch in sich selbst ist für einen Staat, der sich als Staat der Werktätigen begreift. Renate Hürtgen hat in der DDR Philosophie und Geschichte studiert. Kulturwissenschaft an der HU in Berlin. Vielleicht nicht so wichtig jetzt. Und du warst in der linksradikalen Opposition aktiv, sehr lange und ähnlich wie bei gemeinsam auch gearbeitet mit Bernd Gerke. Lass es stehen. Okay. Und hast dich vor allen Dingen für die Gewerkschaften engagiert. Genau. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und darum gibt es ja auch heute. Und ich freue mich jetzt auf den Workshop. Und du wirst doch auch noch erzählen, wie lange der jetzt hier so geht und wie das Vorgehen ist. Dankeschön. Ja, hallo. Ja, ist alles ein bisschen komplizierter. Ich kannte Bernd schon und bei der Gründung dieser Vereinigten Linken, da wurde ich auch gefragt, machst du mit und so. Aber ist vielleicht interessant, ich war dann auch schon in der Opposition. Ich habe mich damals dafür engagiert, also noch zu DDR-Zeiten, zu Revolutionszeiten im Herbst, eine Initiative für eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung zu gründen. Also ich hatte einfach gehofft, dass wenn es so auf der Straße losgeht, dann geht es auch in den Betrieben los und dann ich wollte nicht eine Gewerkschaft gründen, ich wollte auch nie eine Partei gründen, auch keine Gewerkschaft von oben, aber ich dachte, da rollt eine Bewegung und diese Bewegung braucht dann sozusagen einen Anlaufpunkt, wo sie sich vielleicht dann vernetzen kann. Also insofern kannten wir uns, ich kannte auch das Projekt, aber ich war dann nicht in der Vereinigten Linken, sondern habe das gemacht. Das entsprach so mehr meinem politischen Verständnis in der Situation. Am Anfang hatte Lukas mal gesagt, wir sollen unsere Projekte oder unsere Workshops vorstellen und werben. Das ist jetzt nicht passiert, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, was ich da hätte sagen wollen. Ich denke, dass ihr jetzt hier in einem Workshop sitzt, der die Frage nach der Funktionsweise der DDR wirklich zentral stellt. Denn hier geht es praktisch um Herrschaftsverhältnisse. Es geht um die Beziehung zwischen den Arbeitern und dem, ich benutze den Begriff nicht, aber ich sage ihn jetzt mal, Arbeitgeberstaat. Wie hat der sich eigentlich gestaltet, so mit aktueller Begrifflichkeit? Und in diesem Zusammenhang als roten Faden möchte ich euch beschreiben, wie aus dieser traditionellen Arbeiterbewegung, ihr könnt, wenn ihr es seht, auf das erste Weltbild gucken, was ich gleich erläutere, traditionellen Arbeiterbewegung etwas geworden ist, was man leider nicht mehr so nennen kann. Ich denke, dass ihr mir dann am Ende auch so folgen werdet. Mein Vorschlag ist, dass ich jetzt erstmal so eine Art Vortrag mache mit dem PowerPoint zusammen. Aber es sind gerade bei dieser ersten Geschichte, denke ich, Zwischenfragen erlaubt, wenn ich jetzt irgendwas sage, was nicht verständlich ist. Also mein Ansatz ist der, zu beschreiben nochmal, was eigentlich nach 1945 jetzt auf dem Gebiet der DDR für eine Sozialstruktur vorhanden war. Die erläutere ich jetzt nicht umfänglich, sondern ich verweise nur darauf, dass, und das seht ihr, jedenfalls die in der ersten Reihe, das seht ihr an dem ersten Bild, die DDR, die kleine DDR hatte, der andere war ja der größere Teil, der Westteil, den anderen zwei, drei alliierten Bezirken, hatte unten im Süden mehrere Zentren der deutschen Arbeiterbewegung sozusagen abbekommen. Das sind die Leunawerke, das ist dieses Chemiedreieck, Halle, Bitterfeld gewesen, ist auch der Maschinenbau Magdeburg gewesen. Und das, man sieht da unten, das konzentriert sich. Also wirklich ein sehr stark, auch traditionell starke Arbeiterbewegung, die schon in den 20er Jahren sehr aktiv gewesen ist. Zum Beispiel bei dem Kaputsch-Streiks. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, weil es natürlich für die Frage, was ist davon übrig geblieben? Ich muss mal gucken, so geht das. Jetzt, ihr seht hier jetzt nochmal, damals gab es ja auch noch Kohlebergbau, also in der DDR. Ihr seht also hier nochmal so ein Bild. Wir haben wirklich die traditionelle Arbeiterschaft im Süden, namentlich der DDR, aber auch um Berlin herum, da gab es das auch, sozusagen geerbt. Um jetzt nochmal zu beschreiben, wie die Atmosphäre nach 1945 insgesamt, nicht nur in der DDR war. Was wenige wissen und was auch meist weggelassen wird, wenn man diese Zeit beschreibt, ist, dass es nach 1945 einen unglaublichen Aufschwung der Arbeiterbewegung gab. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in England. Labour war dran. Es hing offensichtlich damit zusammen, dass nach dem Krieg sozusagen dieser Anspruch, Arbeiterbewegung, Mitbestimmung, in Westdeutschland war zu dieser Zeit damals, das ging es um Kampf der Betriebsräte, also so eine Art neues Mitbestimmungsmodell, was dann jetzt installiert werden sollte. Das ist gipfelt sozusagen sogar, das wäre, ist schade, dass es nur die Vorderen sehen. Ihr seht da drüben ein Plakat für Wiederaufbau, Frieden, Freiheit, Arbeit und Sozialismus, wählt SPD, Sozialdemokratische Partei. Das ist ein Plakat aus Westdeutschland, also damaligen. Es war in der gesamten Nachkriegszeit, herrschte so etwas wie Sozialismus-Euphorie. Man verstand darunter, klar, das man nicht, unter Umständen nicht das, was wir heute darunter verstehen, Verstaatlichung, Montanmitbestimmung. Das meinte ich mit auch Aufschwung der Arbeiterbewegung. Ja. Hier steht auch noch Deutschland, ein Zitat von Schumacher, damals SPD im Westen. Deutschland ohne Sozialisierung all der Stellen, an denen große Kapitalien gesammelt werden können, ist unmöglich für die Zukunft. Ja? Warum gehen wir nicht in den Inflationsmodus? Geht das nicht? Dann wäre es theoretisch größer. Es geht nicht. Alles gut. Ja, leider. Ja, ist schade, weil es lebt davon, ne? Das ist leider nicht zu ändern. Das ist ein Gedanke, den man in zweierlei Hinsicht wichtig finden muss. Einmal, weil es auch nochmal auf das, was Bernd heute auch kurz angeschnitten hat, auf diese eigentlich Einheitlichkeit der Arbeiterbewegung nochmal verwiesen wird, die damals herrschte. Es herrschte sozusagen in ganz Deutschland dieser Sozialisierungs-, sprich Sozialismus-Gedanke in der Arbeiterbewegung vor. Egal, ob jetzt Ost oder West. Also die Gemeinsamkeit war wirklich erheblich. Und insofern ist es auch, genau, ich habe ja noch geschrieben, gleiche Sprache, gleiche Erfahrungen. Die Arbeiterklasse ist ja quasi geteilt worden dann. Und vielleicht nochmal so für eine spätere Diskussion. Es gab einige Linke, die dann zur 1990, als es dann um die so eine Wiedervereinigung ging, davon gesprochen haben, dass jetzt auch endlich die Chance besteht, diese Arbeiterbewegung als eine zu sehen. Das ist vielleicht ein ketzerischer Gedanke und der wird euch jetzt ein bisschen komisch vorkommen, aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Am Anfang war das so eine selbstverständliche Angelegenheit noch, war gar nicht so weit entfernt. Bei den Mitgliedern der Arbeiterbewegung, ne? Funktionären war das schon ein bisschen komplizierter, die kannten schon die verschiedenen, aber das bei der Arbeiterbewegung war das ein unglaublicher Einheitsgedanke. Und in diesem Aufschwung dieser Arbeiterbewegung und in diesem Sozialismusdenken, auch begrifflich, gehörte dann natürlich die Gründung der DDR, ja, hatte so ein bisschen eine logische Folge. Das war dann eben der Weg, den die Arbeiterbewegung mit diesem neuen Staat machen will. Hinzu kommt auch noch, dass, das hat auch Bernd schon kurz erwähnt, kann ich also ganz kurz fassen, dass es nach 1945 in West wie Ost so eine Basisbewegung gab. Es gab auch im Osten eine Betriebsrätebewegung, die spontan entstanden war, die ja, aus dem Bedürfnis heraus, jetzt eben das aufzugreifen, was man eben jetzt Betriebe lagen brach. Es hatte, machte auch einen Sinn, sich jetzt da sich einzumischen und die Sache in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, das war eine unglaublich basisorientierte Sache und spricht auch dafür, dass diese Tradition plötzlich auch wieder sehr lebendig wurde, der Arbeiterbewegung der Deutschen. Allerdings haben wir, das war ja heute das große Thema von Bernd und ich spezifiziere es mal auf unser Thema Arbeiterbewegung und Gewerkschaften. Wir hatten zugleich, das wird nur jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen sein, das ist das Bild, da siehst du den Oberst Tjulpanov, einen sowjetischen Offizier, Generaloffizier, der es gab einen Befehl, das muss ich noch dazu sagen, es gab sehr schnell einen Befehl Nummer 2, die SMAD, die sowjetische Militäradministration, erlaubte, eine Gewerkschaft zu gründen. Es war schon 1945, gleich eine der ersten Erlasse der sowjetischen Militäradministration. Und diese Gewerkschaftsgründung ist, wen wundert es, nach dem, was ihr auch heute bei Bernd gehört habt, ist vom ersten Tag an in sowjetische Hand gegeben worden. Also, und das ist das Bild, was ich euch gerade zeige. Im 1946 auf dem ersten oder vierten Kongress der Gewerkschaften des FDGB, Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, spricht der Oberst zu den und beschreibt die Arbeit des neuen Gewerkschaftsbundes und den Strukturaufbau. Das heißt, und zu dieser Zeit begann dann auch, also sozusagen schon nach ein, zwei Jahren, begann dann auch der Kampf gegen die Betriebsräte. Die Gewerkschaft, nämlich diese Zukunft, Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, FDGB, war von oben bis unten auf, nach sowjetischem Vorbild, ohne irgendwie da irgendwelche deutschen Traditionen mit einfließen zu lassen, war von oben bis unten, der Bund war all die Zentrale, die Einzelgewerkschaften, 16 an der Zahl, hatten keine Finanzhoheit, waren also der Bund, die Zentrale war das Eigentliche. Die Hauptaufgabe war von Anfang an festgelegt, nämlich für die Produktion zu sorgen, für die Planerfüllung zu sagen, das Wort kam später, also am Anfang Produktion zu sorgen und alles nach der Direktive, das Wort war nicht, mir fällt es nicht ein, alles nach der Direktive der Partei im FDGB jetzt zu organisieren und und die Arbeit da auch zu orientieren, im Dienste der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland. Damit ist dann in den Betrieben, müsst ihr euch vorstellen, wurden dann also von oben einzelne BGL, hieß es, Betriebsgewerkschaftsleitungen eingesetzt, die jetzt in Konkurrenz zu diesen Betriebsräten waren. Und die Betriebsräte wurden wenige Jahre später, schon 1948, auf einem Gewerkschaftskongress verboten quasi. Das war dann nicht mehr, am Anfang haben sie noch so ein bisschen in Konkurrenz zueinander gearbeitet und dann so ein Jahr lang und dann sind sie verboten worden. Der Ja, das ist der Vorgang, wo man denken könnte, aha, jetzt ist es los und jetzt ist die Sache erledigt. Nee, es ist wirklich eine Lehre aus der Geschichte, dass auch wenn sich, wenn Gesetze erlassen werden oder wenn sich strukturell etwas ändert, es etabliert sich nicht so rasch, sondern es gibt immer noch Nachwirkungen von, und das will ich gerade beschreiben, von Traditionen, die eben in anderer Weise ein Verständnis hatten von Arbeiterbewegung. Dieses Gefühl der Stärke, der Basis, ließ sich überhaupt nicht so schnell wieder durch diese Installationen oder installierten Gewerkschaftsorgane in den Betrieben verdrängen. Zum Beispiel gab es, apropos Plan, es gab tatsächlich in den früh 50er Jahren, so kann man in den Akten heute nachlesen, heftigste Diskussionen. Da ging es um den ersten und dann auch zweiten, also Zweijahresplan und dann den Fünfjahresplan von 51 bis 55. Da wurde so heftig diskutiert, da hatten die Arbeiter noch ja, dieses verdammte Gefühl der Stärke, was mit dem so diese nach 45er Zeit begonnen wurde. Und dass sie auch so stark sich fühlten und auch so selbstverständlich zum Beispiel in die Gewerkschaft eintraten, weil sie ja dachten, das ist jetzt ihr Organ und jetzt werden wir hier eine andere Ordnung mit etablieren, sieht man daran, dass schon bei dem ersten Kongress 1946 über 1,2 oder 1,3 Millionen Arbeiter darin tätig waren. Immer noch mit dem Bewusstsein, wir sind jetzt hier, organisieren uns stark, vereint endlich wieder nach der Zeit der Spaltungen, SPD, KPD und so. Die Partei wurde ja auch gegründet und da sind auch viel Arbeiter reingegangen, 46 zunächst, dann wieder ausgetreten. Also es war ein großes Gefühl von Einheit und Gewerkschaft und jetzt machen wir es. Ohne das zu wissen, kann man nicht verstehen, wie dann der 17. Juni zustande kam. Und ich habe, auch da will ich wieder, ja, macht das überhaupt Sinn? Egal. Auch ein schönes Bild. es gab zu dieser Zeit, das gehört ja auch mit zu Stärke und so, in West wie in Ost viele Streiks. Also die hatten erstmal gar nichts mit dieser Sache am 17. Juni zu tun. Es gab einfach Bewegungen, Demonstrationen, Streiks. Und für später, müssen wir nicht jetzt verteilen, aber ihr könnt es nachher machen, habe noch mal einen sehr schönen Artikel von Thomas Moser gefunden in einer Zeitung, die Horch und Guck heißt. Kennt jemand, ja? Stasi-Zeitung. Da geht es um den 17. Juni. Aufstand im Osten, Streiks im Westen. Und da ist auf vier Seiten nochmal so richtig klar diese Streiksituation in Ost und West nach 1945, also bis eben 1953, beschrieben. Und ihr könnt nachher euch so ein Exemplar mitnehmen, weil das ist eine schöne, gute, kluge Zusammenfassung dieser Situation. So, also auch im West wie im Ost. 17. Juni. Gut, der hatte eine Vorgeschichte, eine unmittelbare. Bernd hat es schon angedeutet, wie das immer so ist. Die Herrschenden machen ja immer alles falsch. Ja? Erst sind sie von den Sowjets, Ulbricht hier, verdonnert worden, den Sozialismus aufzubauen, was dann hieß, wirklich eine totale Repressionswelle und dann eine total überstürzte Kollektivierung, also diese kleinen Eigentümer auf dem Lande so zu großen LPGs zusammenzuschließen. Also die erste Welle gab es da. Völlig Wahnsinn, weil sofort ging die Arbeitsproduktivität runter, weil alles das nicht stimmte. Dann, wie gesagt, eine Militarisierung, dann wurde sehr viel stark in die Schwerindustrie und ins Militär gesteckt. Nicht nur in die kasernierte Volkspolizei, sondern eben auch so Lebensstandard ging runter. Was macht man, um den Lebensstandard wieder hochzukriegen? Dann kam ja auch die Order wieder von Stalin, nee, macht man das nicht so, wieder zurück alles. Also haben sie diese repressiven Sachen, die auch zu vielen, vielen, vielen politischen Gefangenen im Gefängnis waren, überfüllt, 53. Nur jetzt muss man mal wissen, warum wollten die denn damals dann 53 auch die Gefängnistore öffnen? Ne? Da saßen also Unmengen von politischen Gefangenen drin, die also keine Saboteure waren, sondern um was anderes. diese sollte dann zurückgeschraubt werden. Der neue Kurs hieß, alles wieder zurücknehmen, das geht so nicht, geht unter hier im Osten, wenn ihr so weitermacht. Also wurde alles wieder runtergenommen, nur eins nicht, die Norm. Und das wollte ich noch sagen, was macht man, um die Produktivität wieder hochzukriegen? Man, jetzt benutze ich mal einen Begriff, der euch vielleicht befremdlich vorkommt für die DDR, aber ich sage Ihnen mal, man muss die Ausbeutung einfach ein bisschen verstärken. Man muss mehr rausholen aus den Arbeitern. Und das ist mit diesen Normerhöhungen natürlich dann auch passiert. Die einzelnen Sachen, die nicht zurückgenommen wurden, dann auch kurz vor dem 17. Juni, waren diese Normen. So, wo war ich jetzt hier? Genau. Und zwar ist das, muss man auch mal wissen, das war eine Normerhöhung um 10 und noch was Prozent und die hätte wirklich zu einem Abfall im Lohngefüge um bis zu 30% geführt. Und so ganz praktisch, es ist wunderbar, alles heute nachzulesen in allen Unterlagen und so, weil die Staatssicherheit bzw. die Polizei hat ja alles registriert, ne, was passiert auch im Betrieb. Und du siehst und du hörst dann und weißt dann, dass die, als sie dann ihren Lohn empfangen, das ist ein Freitag gewesen, da gab es damals noch so wöchentliche Auszahlungen, das kennt ihr vielleicht noch von euren Großeltern oder so, da war das auf einmal, war das klar, 30% weniger, Bauarbeiter zum Beispiel, der Stalinallee. Und das war so wie so ein Auslöser, ne? Ist klar, dass die sich dann überlegt haben, also da muss irgendwas passieren hier und haben sich dann, es waren dann die Auslöser, waren die Bauarbeiter auf der Stalinallee, aber um es gleich vorweg zu sagen, was ich später sagen wollte, die ganze Republik war, also Arbeiter, gerade auch im Süden waren daran beteiligt. Auslöser Stalinallee. Dann haben sie zusammen mit ihren, dann haben sie versucht, erstmal noch am 16. Juni einen Brief an Otto Grotewohl, damaliger Minister, also an die Regierung, kurz und gut, in Berlin zu bringen. Normen runter, Preise runter. Das war auch natürlich, hing auch noch zusammen. Also nicht nur Normerhöhung, Preiserhöhung und HO-Preise. Dann haben sie das beschlossen, sind auch schon, da gab es auch schon einen richtigen schönen Zug an diesem Tage, der, ach ja, das muss ich noch sagen, das davor, das hatte ich noch nicht erwähnt, vielleicht kann man es auch sagen, ist egal. Es ist so wahnsinnig, da zieht dieser Zug, ich mach's doch mal anders. Na, komisch, Bild habe ich nicht mehr drauf. Also. Am 16. Juni zog schon ein Zug durch die Stalinallee und sie brachten da mit Forderungen, mit wunderbaren Forderungen, wir wollen keine Sklaven sein, Arbeiter lassen sich nicht so ausbeuten, Arbeiter sind freie Menschen, wir streiten für einen besseren Lebensstandard, bessere Lebensbedingungen. Dann haben sie auch sogar die Internationale gesungen und immer, wenn sie an Stalinbildern vorbeigekommen sind, gepfiffen und haben dann ihren Protestbrief dort abgeben wollen. Also hier unten habe ich es nochmal. Komisch, andere Reihenfolge, als wir jetzt her haben. Ihr könnt es gar nicht von unten lesen. Ne? Hier steht zum Beispiel sowas. Wir lassen uns nicht länger ausbeuten. Um 12.45 Uhr. Wir lassen uns nicht länger ausbeuten. Wir fordern Normsenkung. 12.45 Uhr nochmal. Nee, da rufen sie was anderes. Also jede Minute ist da irgendwas notiert worden von der Volkspolizei damals. Wir Bauarbeiter, 13.30 Uhr, wir Bauarbeiter sind keine Sklaven, wir fordern Senkung der HO-Preise und so weiter und so weiter. Ich habe das, wie gesagt, das kannst du ja heute alles in den Akten nachlesen, die Polizei hat das alles registriert. Dann kommen sie da an, im Haus der Ministerien und geben den Brief ab und es ist keiner im Hause mehr, weil die sind nämlich alle schon inzwischen abgehauen, beziehungsweise haben sich verbarrikadiert. Es gibt keine Reaktion auf den Brief, keiner kommt raus, keiner gibt sich zu erkennen und da gibt es schon so die ersten Streiks, Generalstreik. Die waren einfach sauer, ja, die waren einfach sauer und das ist wirklich, ich habe ja nun viel mit Geschichte so jetzt in den letzten Jahrzehnten beschäftigt. Es ist verrückt, wenn die Herrschenden sozusagen in einer Krisensituation machen, die den Kopf zu, stecken in den Sand. Es ist so ganz was Eigenartiges, ja. Sie könnten manchmal vielleicht die Sache noch zu ihren Gunsten irgendwie. Verblüffend. 1989 passiert dasselbe. Erich Honecker lässt sich nicht sprechen. Ist weg. keiner von seinen Untergebenen, die immer sagen, was soll man denn nur so machen, was soll man nun machen. Spannende Angelegenheit, beim 17. Juni also genauso. Dann gibt es noch eine spannende Angelegenheit, weil wie verbreitet man nun den Gedanken von Generalstreik, wie verbreitet man den nun? Nee, das habe ich nur tatsächlich nicht hier. Komisch, ich habe irgendwie ein etwas anderes PowerPoint hier, als ich vorbereitet hatte. Ja. Ganz kurz was zu sagen. Was waren diese anderen Streiks, die es jetzt vorher schon gab? Weil ich meine, es gab vorher schon ganz viele Streiks auch im Westen. Ja, und ja. Worum im Westen ging es sehr, im Westen waren es übrigens gewerkschaftlich organisierte Streiks, weil ging es damals darum, um Mitbestimmung, Montanmitbestimmung durchzusetzen, aber auch Lohn, tariflich, also Tariffragen, ne? So, also diese sogenannten wilden Streiks waren im Westen erst später. Ah, das kannst du da schön nachlesen in dem. Aber es ist schon, klar, es war schon ein Unterschied, aber es war trotzdem noch eine Klasse, die nur an verschiedenen Orten da. Ja, es machte noch, wie kann man Generalstreik jetzt durch diese bekannt machen in der Republik? Generalstreik ist ja dann nicht nur auf Ost-Berlin beschränkt gewesen, ne? Also hat man versucht, in den RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, zu gehen und hat versucht, ihren Forderungskatalog dort mit der Generalstreikaufforderung an den Mann zu bringen. Der RIAS war amerikanisch, also der Chef von dem RIAS waren die Amerikaner, ein Amerikaner. Und die haben das verboten. Generalstreik hier und so, das machen wir nicht. Wisst ihr, das ist darum interessant, verlängert hier meine Rede, aber ich will es trotzdem sagen, weil ihr wisst vielleicht, es gibt ja diese Kritik am 17. Juni von vielen Linken, auch das ist vom Westen organisiert gewesen oder mindestens so, ne? Und das macht natürlich, nichts ist vom Westen organisiert, von gar nichts, weil die, also nicht mal offiziell sowieso nicht, weil die hatten ja Angst. Was nützt ihnen denn ein Streik im Osten, wenn der vielleicht noch überschwappt oder so, ja? Also total unlogisch, ne? Es ist trotzdem über den Sender gegangen, der Egon Bahr, damals Schabowski hieß der Gewerkschaftsvorsitzende damals, der hat einen Text verlesen, in dem er sozusagen Solidarität geübt hat und hat auch ein paar Forderungen vorgelesen und hat dann den legendären Satz gesagt, irgendwie so an einer Stelle, es gibt sogar auch ein Audio, aber hätte vielleicht besser funktioniert als Video, ein Audio, in dem er dann sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, besetzt morgen eure Strausberger Plätze. Und das war sozusagen ein Signal, weil Strausberger Platz in Berlin sollte sozusagen zum Signal werden für diesen Generalstreik. Das ging rum wie ein Lauffeuer und es ist überhaupt spannend rauszukriegen, wie hat sich das verbreitet. Es kam also wirklich zu einem flächendeckenden Streikgeschehen, auch Demonstrationsgeschehen. Heute ist nicht Thema 17. Juni, darum mache ich das hier nicht weiter. Ist ein ganz spannendes Thema, ja. Da kann man eine Stunde lang drüber reden, wie das alles ablief und warum und wieso, weshalb. Sondern ich mache jetzt Folgendes. Ich versuche euch an diesem Beispiel nochmal diese Traditionsnähe oder geradezu Fortsetzung der Tradition der, sagen wir mal, sogar 20er-Jahres-Streiks. Das eine ist, die Organisation dieser Streiks, wie da diskutiert wurde, wie gesagt wurde, zum Beispiel auch bevor man den Brief auch wegbringt da und, ne, und dann auch am nächsten Tag, wie man zum Streik, wie ein Streikkomitee in größeren Betrieben gegründet wurde, wie man es demokratisch, wie gesagt, abstimmt, was man jetzt macht, Streikleitungen wählt, die Art und Weise, ja, es ist einfach wirklich unglaublich nachzulesen, weil, wie gesagt, später gab es dann viele Verhöre von Gewerkschaftsfunktionären und die beschreiben, die müssen dann nochmal von der Stasi beschreiben, was sie dann so gemacht haben. Und dadurch weiß man also ziemlich genau und lebensecht und lebensweltlich, was da passiert ist. Und dann, was man ihr jetzt nicht seht, es gab dann einen großen Marsch der Hennigsdorfer, Berlin, ne? Und dann die verschiedenen Zonen und dann gab es ja auch hier eine Westzone, französische und dann Engel und oben links ist das große Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf gewesen und da sind dann wirklich 10.000 oder 11.000 sind dann durch den Westsektor durch bis zum Strausberger Platz marschiert. Und was man nicht sieht, was wirklich schade ist, fröhliche Menschen mit ihren Brotbeuteln an der Seite, weil man ist ja bei der Frühschicht losgegangen, ne, und hat dann noch sein, früher ging Papa immer mit so einer Tasche da oder so, wo das Essen drin war. Und das sieht man, Frauen an der Spitze, fröhlich, ja, durch den französischen Sektor steht da. Das ist sozusagen die Atmosphäre. Mit einer Selbstverständlichkeit wurde davon ausgegangen, dass sich hier um einen normalen Arbeiteraufstand handelt, gewerkschaftlichen Generalstreik handelt, der jetzt, wozu jeder die Berechtigung hat. Dass sie nicht die Berechtigung dazu haben, ist dann aber sehr schnell klar geworden. Bekanntlich ist ja dieser 17. Juni am selben Tag, dann noch um die Mittagszeit, ist der Ausnahmezustand verhängt worden und die sowjetischen Panzer fuhren auf. Muss mal gucken, ob ich jetzt mich verhaspelt habe. Was ist das genau? Nee. Was denn? Ach so, das hatte bedeutet, dass man sich nicht mehr versammelt, dass man sofort diesen Versammlung beenden soll. Ne? Da sind ja Tausende, Hunderttausende auf der Straße insgesamt gewesen, aber das ist zwar nicht nur, ist überall verhängt worden, aber Berlin habe ich eben gesagt auch, ab 12 Uhr oder 13 Uhr habe ich das vergessen, dass man sich nicht mehr versammeln darf, dass man also keine Gruppe mehr bilden darf, dass man sich auflösen soll und nach Hause gehen soll, ist klar, sozusagen. Oder in die Betriebe zurückgehen. Es stand keine Androhung da, also stand jetzt nicht da und dann ansonsten wird geschossen, aber sind ja schon die ersten Schüsse gefallen und dann so etwas nebulös durchgreifen oder so, ne? Aber wenn die ersten Schüsse waren schon gefallen, es gab auch Tote und insofern war das ziemlich klar, was da passiert. Aber allerdings, es ist gar nicht so schnell passiert. Eigentlich herrschte, muss man mal wirklich sagen, wenn man das sich alles nochmal so anguckt, auf die Unterlagen, es herrschte mehr Verwirrung danach. Ich sag mal so, wenn man im Mikrofon lang gegangen wäre, ich glaube, und es gab auch so, der Rias hat auch ein paar Interviews gemacht, es gab so eine Stimmung von, kann doch nicht wahr sein. Was soll das hier? Man glaubt es kaum, was jetzt hier passiert mit der Niederschlagung. Weil das passt ja zum Thema. Man merkt einfach daran, dass sie sich in einer Tradition bewegten, wo das dazugehörte. Wo also nicht irgendwelche Panzer aufzurollen haben. Ne? Genau, und ich will aber nur eine Sache hervorheben, noch bei der ganzen Sache, damit wir uns auch nicht zu lange am 17. Juni noch aufhalten. Entschuldigung, aber es ist nicht so das Thema. Ich muss mal jetzt kürzer machen. Genau, es herrschte, obwohl das ja eigentlich mit dem FDGB schon ein paar Jahre klar war, was der so für eine Rolle hat, aber ich sagte ja, viele Diskussionen in Betrieben, es herrschte immer noch auch so das Gefühl, die Gewerkschaft muss sich jetzt hier für uns irgendwie einsetzen. Es gibt in Berlin einen Gewerkschaftshaus, Waldstraße, in der Waldstraße, und als sie da vorbeizogen, und woanders war das so ähnlich, haben sie gerufen, kommt runter, und als sie nicht kamen, haben sie gerufen, Verräter. Also das ist so das eine. Und das andere, das hing damit zusammen, weil in den verschiedenen Posten, auch in den Betriebsgewerkschaftsleitungen, saßen noch ganz sozialdemokratisch organisierte und mit der Idee des sozialdemokratischen Gewerkschaftsgedankens verbundene Funktionäre. Es gibt beeindruckende und berührende Protokolle, sagte ich schon, von der Stadtsicherheit, zum Beispiel mit dem Betriebsgewerkschaftsleiter von der Baustelle Stalinallee, Friedrichshain, Krankenhaus Friedrichshain, der dann gefragt wird, warum er das, und der dann immer sagt, naja, ich habe auch gesagt, das muss ja jetzt nicht sein, und die Normen sind ja, die wurden nämlich dann so ein paar Minuten vorher, fällt mir gerade ein, noch zurückgenommen, aber das hat dann gar keine Wirkung mehr, die sind doch zurückgenommen worden, aber die wollten das, und ich, wenn die Kollegen haben abgestimmt, und da musste ich das doch machen, das ist doch ganz klar, ich bin doch ein Gewerkschaftsfunktionär, ich kann doch nicht, also das ist Wahnsinn, ja, so, also der hat übrigens 10 Jahre bekommen, war ein ziemlich alter Mann und kam dann gebrochen raus, und also ein bisschen Jahre früher, gruselig. Ja, also die Arbeiterbewegungstradition war unglaublich nah und noch verbreitet, so in der Arbeiterbewegung. Stellt sich die Frage, aber die können wir vielleicht mal später diskutieren, oder also anschließend, aber klar, es waren Arbeiter, die aus dem Faschismus kamen. Es ist ein Phänomen, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und so, und andere ja auch. Wenn ihr Lust habt, können wir auch gerne da über diese vielleicht Widersprüchlichkeit reden. Jetzt bleiben wir mal daran, dass es so ist, wie ich sagte, dass also diese gewerkschaftliche, dieser aus der Arbeiterbewegung kommende Gewerkschaftsgeist unglaublich stark da war und eben auch bei solchen Funktionären, von denen ich eben geschrieben habe. So, nun will ich schon noch mal zu dem Kapitel erstmal sagen, ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze eine Zäsur wurde für das Verhältnis von Arbeiterinnen und Regierung, beziehungsweise Partei und Regierung. War ja auch schon damals nicht mehr zu trennen, ne? Da ja sozusagen eine Soße schon von der Führung her geworden. Für die Arbeiterinnen war klar, in der DDR von nun an sowjetische Panzer fahren und Proteste und Streiks gegen, wenn sie sich gegen den Staat richten, kriegen wir nicht durch. Es war übrigens 1953 der erste Aufstand im Ostblock. 1956 Ungarn, ist auch interessant, ne? Dann die Polen nochmal, 70 oder, ja. Ja, genau. Also es war der erste Aufstand und die DDR-Arbeiter oder so, die. Denen war das damals schon klar. Was für mich immer so als jemand, Arbeiterbewegungsforscherin auch und so, besonders beeindruckend war, was zu dem Thema Ende der Arbeiterbewegung für mich immer am stärksten mit dazu gehört, war nicht nur die Verhaftungen und was alles für Sachen gab und traumatische Erlebnisse und so, aber es ist eine Welle von Disziplinierung dann angelaufen. Das heißt also, in den Betrieben mussten die Arbeiter, also die Kollegen mit unterschreiben, sich gegen die ihre Kollegen richten, die da Wortführer gewesen sind und so weiter, ja. Und es war gefährlich, sich zu sagen, ach nö, lass mal, ich sehe das anders. Es wurde, von Anfang an hieß es, es ist ein faschistischer Putsch. Und wenn du also jetzt da nicht irgendwie, es gab auch Widerstände, aber wenn du, es gehörte schon was dazu. Dann gab es ein striktes Verbot, darüber zu reden, also es ist wirklich verrückt, ja. In den Familien wurde dann über dieses Ereignis nicht gesprochen. Dann sind natürlich viele auch in den Westen gegangen, das heißt, wie immer, ausgeblutet, die Besten, sage ich mal, auch jetzt wieder, ja, was später immer mit den Intellektuellen dann passiert oder Künstler, immer die Besten gingen weg und waren weg. Also das Land ist wirklich, ja, nur ein paar gute übrig geblieben. Ja, es ist wichtig zu wissen, ja, für die Atmosphäre so in so einem Land. Übrigens für die Herrscher war es auch ein traumatisches Erlebnis, ist ja völlig klar. Die haben gedacht, sie sehen nicht richtig. Sie hatten ja bis dahin geglaubt, ganz sicher, dass sie also die beste aller Regierungen jetzt hier sind für Arbeiter. Es wurden in Betrieben, der Betrieb wurde ein bisschen militarisiert, Kampfgruppen, das sind so eine paramilitärischen Einheiten, wurden gegründet. Die Arbeiterklasse wurde von da an unter strengste Beobachtung gestellt. Es begann das, was dann später wirklich sich auswuchs zu einem Berichtswesen. Ihr glaubt es einfach nicht. Stimmung und Meinung der Arbeiter, besondere Vorfälle in den Betrieben. Seite um Seite, wenn es schlimm war, kam, dann mussten die verschiedenen Organisationen, die Betrieb, also staatliche Leitung, Betriebsdirektoren oder FDGB, Partei, mussten täglich Berichte nach oben liefern, Stimmung und Meinungen der Arbeiter. Eine Angst davor, ja. Schön ist natürlich zu hören und zu lesen, dass das so schnell alles nicht vorbei war mit der Aufmüpfigkeit der Arbeiter. Es hat noch relativ viel in den 50er Jahren noch so an Streikbewegungen stattgefunden. Oder so Proteste, zum Beispiel Solidaritätsstreiks für die Inhaftierten. Das war gefährlich, das war nicht witzig. Da musste man dann aufpassen, dass da mindestens nicht der, der Streikführer oder so bekannt wurde, weil wurde ganz sicher verhaftet. In jedem Fall hat dieser 17. Juni mit den Maßnahmen, die dann von der Regierung getroffen wurden und mit den Erfahrungen, die die Arbeiter gemacht haben, für mich sowas wie Anfang vom Ende einer autonomen Arbeiterbewegung geführt. Das wird jetzt in einem nächsten Teil noch ein bisschen genauer beschrieben, aber ich wollte es erstmal so ein bisschen historisch machen. Machen wir vielleicht erstmal bis dahin Diskussionen, Nachfragen oder sowas?